So let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, thank you tonight for your word. Vater im Himmel, danke heute Abend für dein Wort. That we can study it together. Dass wir es gemeinsam studieren können. For surely your word is a lamp unto our feet and a light unto our path. Denn sicher, ganz sicher ist dein Wort eine Leuchte auf unserem Weg und ein Licht für unseren Pfad. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen, Amen. Okay, we're in 1 Samuel 19. Wir befinden uns im 1. Samuel 19. Continuing the story of David. Wir führen die Geschichte von David fort. And David here is protected by Jonathan. David wird hier von Jonathan beschützt. But he is also rejected by Saul. Und wird von Saul zurückgewiesen. In verse 1. Vers 1. Now Saul told Jonathan his son and all his servants to put David to death. Saul nun redete mit seinem Sohn Jonathan und mit all seinen Knechten, dass er David töten wolle. But Jonathan, Saul's son, greatly delighted in David. Jonathan aber, der Sohn Sauls, hatte großen Gefallen an David. So Jonathan told David, saying, und Jonathan berichtete es David und sagte, Saul, my father, is seeking to put you to death. Mein Vater Saul sucht dich zu töten. Now therefore, please be on guard in the morning and stay in a secret place and hide yourself. Nun hüte dich doch morgen und bleibe im Versteck sitzen und verbirg dich. I will go out and stand beside my father and in the field where you are, and I will speak with my father about you. Ich will aber hinausgehen und mich auf dem Feld neben meinen Vater stellen, wo du bist, und ich will mit meinem Vater über dich reden und sehen, wie es steht, und es dir berichten. If I find out anything, then I shall tell you. Sorry. And we continue in verse 4. Then Jonathan spoke well of David to Saul his father and said, Vers 4. Und Jonathan redete mit seinem Vater Saul Gutes von David. Do not sin against him. Und sagte zu ihm, he is innocent. Der König versündige sich nicht an seinem Knecht, an David, denn er hat sich nicht an dir versündigt. I was just paraphrasing it. Okay. Back to verse 4. Vers 4. He said, do not sin against him. Er sagte, sündige nicht gegen ihn. In verse 5, he is innocent. Vers 5, er ist unschuldig. In verse 6, Saul listened to the voice of Jonathan. In Vers 6, Saul hörte auf die Stimme Jonathans. And Saul vowed, as the Lord lives, he shall not be put to death. Und Saul schwor, so wahr der Herr lebt, wenn er getötet wird. Then Jonathan called David, and Jonathan told him all these things. Da rief Jonathan David und berichtete ihm alle diese Worte. And Jonathan brought David to Saul, and he was in his presence as formerly. Und Jonathan brachte David zu Saul und er diente ihm wie früher. When there was a war again, David went out and fought with the Philistines and defeated them with great slaughter. Und es kam wieder zum Krieg. David zog aus und kämpfte gegen die Philister und brachte ihnen eine große Niederlage bei. So they fled before him. So dass sie vor ihm flohen. Verse 9. Vers 9. Now there was an evil spirit from the Lord on Saul as he was sitting in his house with his spear in his hand. Und ein böser Geist von dem Herrn kam über Saul, als er in seinem Haus saß, seinen Speer in seiner Hand. Remember James 3:15, the progression. Erinnert euch an die fortschreitende Entwicklung in Jakobus 3. How did it go? What was the Greek word for egigeos or something? Epigeos, right? Egigeos. Epigeos, right? It's earthy. Epigeos ist irdisch. Then it's psychikos. Psychikos and then it's demonodes. Und dann demonodes. And if we live in epigeos and psychikos, wenn wir in epigeos und psychikos leben, God will deliver us unto demonodes. Wird Gott uns demonodes ausliefern? So it's natural opinions. Natürliche Meinungen. Living in your natural, living by sight. Der Sicht nach leben. You can't see beyond the grave. Du kannst nicht über das Grab hinaus you can't blicken. See beyond your situation. Du kannst nicht über deine Situation hinaus you can't blicken. See beyond people. Du kannst nicht über Menschen hinwegsehen. Everything is so black and white to you in the natural. Alles ist vor dir schwarz-weiß im Natürlichen. It can't possibly be that God is dealing with me. Es kann überhaupt nicht sein, dass Gott an mir handelt. There's no faith. Da gibt es keinen Glauben. No thinking with God. Man denkt nicht mit Gott. Then it gets into psychikos, which is living by the soul. Dann kommt es in das Psychikos, das bedeutet, in der Seele zu leben. Which then can bring me into soul power relationships. Was mich dann zu Seelenkraft Beziehungen bringen and when kann. I begin to play with fire, und wenn ich mit dem Feuer spiele, God delivers me unto demonodes. liefert mich Gott Demonodes aus. Which is the demonization of the believer. Das bedeutet die Dämonisierung des Gläubigen. When the devil energizes me out of control. Wenn der Teufel mich so mit Energie erfüllt, dass ich außer Kontrolle gerate. And so an evil spirit from the Lord came on Saul. He was sitting in his house with a spear in his hand. Ein böser Geist von dem Herrn kam über Saul. Er saß in seinem Haus, sein Speer in seiner Hand. And probably just pounding it into the ground. Wahrscheinlich hat er damit auf den Boden gestampft. Like some savage. Wie ein Wilder. Right? And David, und David was playing the harp with his hand. Spielte die Zither mit seiner Hand. Saul tried to pin David to the wall with the spear. Und Saul suchte David mit dem Speer an die Wand zu spießen. But he slipped away out of Saul's presence. Er wich aus vor Saul. So that he stuck the spear in the wall and David fled and escaped that night. So dass er den Speer in die Wand stieß und David floh und entrann in jeder Nacht. Then Saul sent messengers to David's house to watch him. Da sandte Saul Boten in das Haus Davids, um ihn zu bewachen. In order to put him to death in the morning. Und ihn dann am Morgen zu töten. But Michal, David's wife, told him, saying. Aber die Frau Michal teilte es David mit. If you do not save your life tonight, tomorrow you will be put to death. Wenn du nicht in dieser Nacht dein Leben rettest, dann wirst du morgen umgebracht werden. So Michal let David down through a window and he went out and fled and escaped. Und Michal ließ David durchs Fenster hinab und er eilte fort, floh und entrann. We'll just stop right there. Da hören wir auf. We'll just pull a principle out. Und da holen wir uns ein Prinzip heraus. Maybe this principle tonight. Vielleicht dieses Prinzip heute Abend. Common sense. The importance of common sense in our spirituality. Wie wichtig gesunder Menschenverstand ist in unserer Geistlichkeit. Or the relationship between faith and common sense. Oder die Beziehung zwischen Glaube und gesundem Hausverstand. David is let down through a window. David wird aus einem Fenster hinabgelassen. David, they're going to kill you. David, sie werden dich umbringen. In the morning. Am Morgen. So here's a window and I'll let you down. Da ist ein Fenster, ich lass dich hinaus. Hey, the Lord is my refuge and my strength. Hey, der Herr ist meine Zuflucht und meine Stärke. A very present help in trouble. Eine sehr gegenwärtige Hilfe in der Not. I need your help and I don't need your window. Ich brauche deine Hilfe nicht und schon gar nicht dein Fenster. This is ridiculous. I'm not going to climb down there. Das ist doch lächerlich, da werde ich doch nicht runterkraxeln. And lower myself? Und mich erniedrigen? God is my strength. Ist meine Stärke. It's like the pastor who, you know, the pastor who was in the tsunami, right? Das ist wie der Pastor, der in Tsunami war. Hanging on to this tree. Und an so einem Baum sich festhält, an einer Baumkrone. Praying, oh dear God, deliver me, deliver me. Betet, oh lieber Gott, befreie mich, befreie mich. And then a guy comes along in a canoe. Da kommt jemand vorbei in einem Kanu. He says, "Hey, jump in." Er sagt, spring rein. Says, no, I'm okay, I'm okay, I'm okay. And the guy goes away. Und der sagt, na, es geht schon, es geht schon. Und der geht weiter und der betet, Gott, hilf mir. 15 minutes later, this guy in a rowboat comes along. 15 Minuten später kommt einer in einem hey, Ruderboot. Jump in. Hey, komm rein. He says, no, I'm okay, I'm okay. Na, oh, geht schon. God, deliver me. Oh Gott, hilf mir. Then comes this motorboat. Dann kommt ein Motorboot. Turns up. He says, hey, get in. Kommt in seine Nähe und sagt, hey, steig ein. I'm okay. Nein, es geht schon. Oh God, deliver me. Oh Gott, hilf mir. The guy drowns. Der Mann ertrinkt. Comes before God. Kommt vor Gott. And says, God, why didn't you deliver me? Und sagt, Gott, warum hast du mich nicht befreit? And God says, I sent you three boats. Und Gott sagt, ich habe dir drei Boote geschickt. How come you never got in? Warum bist du nicht reingestiegen? Like, why do we think that spirituality is, and we do, all of us do this. Und warum passiert uns das allen, that spirituality is separate from common sense. Dass wir denken, dass Geistlichkeit losgelöst ist von gesundem Hausverstand. I remember when I was in Bible college, I was 19 years old. Ich erinnere mich mit 19 in der Bibelschule. And I had to do something and I said, well, how do I do this? Musste ich was machen und ich wusste nicht wie. I said, you have to buy a newspaper and look in the ads. Du musst dir eine Zeitung kaufen und die Angebote anschauen. And I thought it was so strange. Und ich dachte, das ist doch so komisch. Look in a newspaper. Ich werde doch nicht in die Zeitung schauen. That's cheating. Das ist doch betrügen. I mean, God schwindeln. God will just do it. Gott wird das einfach machen. God will just show me someone who wants to sell their car. Gott wird mir jemanden zeigen, der sein Auto verkaufen will. I remember thinking like this. Ich erinnere mich, dass ich so gedacht But habe. One side of it actually was very good. Und eine Seite davon war gut. Because I always believed that God was active in my life. Weil ich immer geglaubt habe, dass Gott aktiv in meinem Leben ist. And because I saw God do so many miracles. Und weil ich gesehen habe, wie Gott so viele Wunder tat. I began to think that spirituality is a life of miracles. Habe ich mir gedacht, Geistlichkeit bedeutet ein Leben voller Wunder. Like when we got our other hall. Oder ein Leben, was nur aus Wundern besteht. The little one, Krehubergasse. Wie wir die kleine Halle, die Krehubergasse bekommen haben. We had the church in my apartment. War die Gemeinde in meiner Wohnung. About 14, ever since the beginning. Von Anfang an war das so. At one point it was 50 people meeting in my living room. Und als wir dann zu 50st in meinem Wohnzimmer waren, 50, we counted 50 people. 50, wir haben das gezählt. 50 chairs in my living room. 50 Sesseln in meinem Wohnzimmer. Not 16, nicht 16. Not 30, nicht 30. 50 chairs in my living room. 50 Sesseln im Wohnzimmer. And it was time to move. Da war es Zeit umzuziehen. We had an architect there. Wir hatten dort einen Architekten. An engineer. And he was looking at the floor. Ein Bauingenieur, der schaute sich den Fußboden an. This floor is not made to hold 50 people. Und er sagte, dieser Boden ist nicht dafür geschaffen, 50 Leute zu halten. So we needed to move. Also wir mussten umziehen. And we needed to find two things. Und wir brauchten zwei Dinge. A hall. Eine Halle and a new apartment und eine neue Wohnung at the same time, zugleich, because we were losing that apartment. Weil wir aus der Wohnung raus mussten. So we started to look. Jetzt haben wir gesucht. And Eric Verlin found a place. I believe it was Eric who found it in a newspaper, Krehubergasse. Und ich glaube, es war der Eric Verlin, der das die Krehubergasse dann gefunden hat einer Zeitung. We were looking for an apartment. Und wir suchten eine Wohnung. But we had no money for Kaution. We had nothing. Wir hatten kein Geld für Kaution. Wir hatten nichts. We just needed to pay 4,000 shillings a month, and that's it. Nothing else. Also 4,000 Schilling pro Monat, mehr ging nicht. And I remember we were looking and looking. Nothing was opening up. Ich erinnere mich, wir haben gesucht und gesucht. Nichts öffnete sich. And in the very last days before we had to move out. Und in einigen der letzten Tagen, bevor wir ausziehen mussten. In that week. In jener Woche. Eva Maria is in line at a photo store. Steht Eva Maria in der Schlange vor einem Fotogeschäft. And there's two ladies behind her. Hinter ihr zwei Damen. And the lady that's two people behind. Und die Frau, die zwei weiter hinten stand. Says to the person in front of her. Sagt zu der Dame vor ihr. Excuse me, ma'am. Entschuldigung. Do you know anyone who needs an apartment? Wissen Sie, kennen Sie jemanden, der eine Wohnung braucht? And Eva Maria she turns around, she says, I know somebody. Eva Maria steht da, dreht sich um und sagt, ich kenne jemanden. And the apartment was right near the new chapel. Und die Wohnung befand sich ganz in der Nähe der neuen Kaution. There was no Kaution. Halle. No, keine Kaution. How do you say that in English? Deposit, right? For people on the website. There's no deposit. Keine Kaution. And it was a miracle of God, and this is the way I like to live. Das war ein Wunder Gottes, und so möchte ich leben. There's a problem with that, though. Da gibt's aber ein Problem. Because the two of them have to come together. Weil die zwei müssen zusammenkommen. And if we limit God to always do miracles, wenn wir Gott darauf einschränken, dass er immer Wunder tut, we are going to become hyper-spiritual. Dann werden wir übergeistlich. And God's not going to do them. Und Gott wird die nicht erfüllen. And if we limit God to common sense, und wenn wir Gott auf gesunden Hausverstand beschränken, then we're going to become rationalists. Dann werden wir zu Rationalisten. And we are going to put God in a box, und wir werden Gott in eine Box tun, or keep God out of the box, in eine Schublade, oder ihn aus der Schublade draußen halten. And we have this natural Christianity that never trusts God for anything. Und daraus resultiert ein natürliches Christentum, das Gott für nichts vertraut. We never step out of the comfort zone. Und wir gehen nie aus unserer Bequemlichkeitszone heraus. The circle of security. Der Sicherheitskreis. We always stay where it's safe. Wir bleiben dann immer dort, wo es sicher ist. We can predict everything. Und wir können alles voraussagen. But then there's people who just want to live outside the circle. Und dann gibt's aber Leute, die einfach nur außerhalb dieses Zirkels leben wollen. And everything's got to be a miracle. Alles muss ein Wunder sein. If they're sick, wenn sie krank sind, they would never go to a doctor. Würden sie nie zum Arzt gehen. Oh, that's so unspiritual. Ah, das ist doch ungeistlich. Oh, God will heal me. Gott wird mich heilen. By his stripes I am healed. Durch seine Wunden bin ich geheilt. This is a scripture verse. Und das ist ein Bibelvers. And it's wonderful to quote it. Und das ist wunderbar, wenn man den zitiert. But they have a headache. Aber sie haben Kopfweh. The aspirin is right there. Das Aspirin steht dort. Their husband's aspirins. Der vom Ehemann das Aspirin. No, no. Nein, nein. I have faith. Ich habe Glaube. Now, it's wonderful to have faith. Es ist wunderbar, Glauben zu and haben. The thing is that both of these things are extremely important. Und die Sache dabei ist, dass beide dieser Dinge extrem wichtig sind. And if we live in one without the other, we're really going to rob ourselves. Wenn wir im einen ohne dem anderen leben, dann berauben wir uns selbst. We need to live by common sense. Wir müssen mit gesundem Hausverstand leben. And common sense is a part of faith. Und gesunder Hausverstand ist ein Teil des Glaubens. Now in Acts chapter 9 verse 25. Apostelgeschichte 9 Vers 25. Paul is in trouble in Damascus. Da befindet sich Paulus in Schwierigkeiten in Damaskus. They want to kill him. Man will ihn umbringen. He's preaching the gospel. Er predigt das Evangelium. And they have people waiting at the city gates night and day to kill him. Und es gibt Leute, die ihm auflauern an den Toren der Stadt. Tag und Nacht, um ihn zu töten. I mean, they have planned this out. They sharpened their knives. Die haben das schon geplant und wetzen ihre Messer. He's dead. Ja, der ist tot. Don't worry about it. He's dead. Mach dir keine Sorgen, der ist He'll schon never tot. Get out of the gate. Der wird es nie lebendig an uns vorbeischaffen. We'll get him. Den erwischen wir. And they hear about this. Und man hört darüber. The disciples. Die Jünger hören so they have a plan and they lower him in a big basket. Sie haben einen Plan, sie lassen ihn hinunter aus einem in einem großen Korb. Down the wall. Die Stadtmauer hinunter. Well, wait a minute, isn't he an apostle? Na, warte mal, ist er kein Apostel? Didn't he just see Jesus on the road? Hat er nicht gerade Jesus getroffen auf der Straße? Do we have to lower ourselves? Müssen wir uns erniedrigen? And get into this basket? Und in diesen Korb steigen? Can such a thing be part of God's plan? Kann sowas Teil des Planes Gottes sein? I am not going to do these things. Solche Dinge mache ich nicht. God is my refuge and my strength. Gott ist meine Zuflucht und meine I am going to walk right through that gate. Ich werde direkt durch das Stadttor gehen. And they will not even see me. Und sie werden mich nicht einmal sehen. There was this preacher up in New England. Es gab einmal einen Prediger in Neuengland. You've heard the story, right? Amerika. I think it was around Boston somewhere. Ich glaube irgendwo bei Boston. And this guy believed he could walk on water. Und der glaubte, dass er auf dem Wasser gehen konnte. And he announced to the whole town, er hat der ganzen Stadt that he bekannt was gemacht, walk on water, dass er it was like, I don't know, 6 auf dem Wasser gehen wird, or 6 Uhr früh oder irgend sowas. And all these people gathered. Und viele haben sich versammelt. And he said, by faith, I will walk on the water. Und er sagt, im Glauben werde ich auf dem Wasser gehen. And all these people gathered near the dock. Und die Masse kam und And he was so confident. Und er war so zuversichtlich. And he just it was a dock, you es know, war so ein, where the boats Steg. Come in. And he just went right out and he und er walked ging right auf off the dock. Und ging vom Steg runter. And poof. Und platsch. In the water. Ins Wasser. Swims to the dock, gets Schwimmt up. Zum Steg. And they say, und sie sagen, how was it? Wie war's? He says, cold. Er sagte, kalt. Really cold. Sehr kalt. God is not interested in this. Gott hat kein Interesse an sowas. Now, when Peter walked on the water, that was a miracle. Als Petrus auf dem Wasser ging, das war ein Wunder. And God wants us to walk on water. Und Gott möchte, dass wir auf dem Wasser gehen. When he says so. Wenn er das vorher sagt. This is the difference. Das ist der Unterschied. Not when I say so. Nicht wenn ich das sage. God is not a genie. Gott ist kein Flaschengeist. That comes out. Der rauskommt. And God will not honor my faith. Und Gott wird meinen Glauben nicht ehren. If my faith does not honor common sense. Wenn mein Glaube nicht den gesunden Hausverstand ehrt. Can I say that again? Darf ich das nochmal sagen? God is not going to honor your faith to see a miracle. Gott wird deinen Glauben daran, ein Wunder zu sehen, nicht ehren. If you are irresponsible to walk by common sense. Wenn du nicht irresponsible, verantwortungslos bist, wenn du verantwortungslos bist, nach gesundem Hausverstand zu leben. Because those laws are also God's. Denn jene Gesetze sind auch Gottes. The law of gravity is God's. Das Schwerkraftgesetz ist auch von Gott. All of the systems in my body are God's. Alle Systeme in meinem Körper gehören Gott. We reap what we sow. Wir ernten, was wir sehen. I can be the most spiritual preacher in the whole world. Ich kann der geistlichste Prediger in der ganzen Welt sein. I can see people rise from the dead. Ich kann sehen, wie Menschen vom Tod auferweckt werden. I can do all of these things and have crowds of people. Ich kann viele Dinge machen und große Massen um mich sammeln. And believe God for buildings. Und Gott glauben, dass er Gebäude schenkt. And orphanages. Und Waisenhäuser. And see prostitutes and everything, but he transformed. Und dass er Leute wie Prostituierte umwandelt. And if I eat at McDonald's. Und wenn ich bei McDonald's esse. I'm gonna die early. Werde ich trotzdem früher sterben? Can anybody say amen to that? Kann jemand das bestätigen mit Amen? He's gonna die early. Der wird früher sterben. Because he is transgressing a natural law that God has given. Weil er ein Naturgesetz überschreitet, was Gott gegeben hat. Do you know that 85% of the time, wisst ihr, dass 85% when people take aspirin for their headache, der Male, wo Menschen Kopfschmerztabletten nehmen, do you know why the headache goes away? Wisst ihr, warum der Kopfschmerz verschwindet? How many people know why? Wie viele wissen warum? Right. Because you drank a glass of water. Weil du ein Glas Wasser getrunken hast. The glass of water took away the headache because you don't drink enough water. Das Glas Wasser hat den Kopfschmerz weggenommen, weil du vorher nicht genug Wasser getrunken hast. Wait a minute. Na, warte mal. This sounds like a very natural kind of Christianity. Das klingt nach einem sehr natürlichen Christentum. I live above these things. Ich lebe über diesen Dingen. No, how about this one? Try not to go to the bathroom. Nein, oder versuch mal, nicht auf die Toilette zu gehen. Why don't you just say, hey, you know what? I live in the spirit. Warum sagst du nicht, hey, ich lebe im Geist? And I don't have to go to the bathroom anymore. Ich muss nicht mehr auf die Toilette gehen. How long do you think that's going to work? Wie lang glaubst du, wird das funktionieren? Like, why do we think and we do this? Why do we think that we can separate the two? Warum denken wir und wir tun das, dass wir diese zwei trennen können? Now in Acts chapter 16. In Apostelgeschichte 16. Paul is in prison. Befindet sich Paulus im Gefängnis. And there's an earthquake in verse 25. In Vers 25 ist die Rede von einem Erdbeben. And all the chains are released from the walls. Und alle Ketten fallen von den Wänden. And all the prisoners are free. Und alle Gefangenen sind frei. And the jailer takes a knife out, he's going to kill himself. Und der Wächter vom Gefängnis, der Kerkermeister, nimmt ein Messer und möchte sich umbringen. Because he thinks everybody is escaping. Weil er glaubt, dass alle abhauen. And Paul sees this. Und Paulus sieht das. And he says, don't hurt yourself. Und er sagt, tu dir nichts an. We're all here. Wir sind noch hier. You are? Wirklich? You didn't run away? Ihr seid nicht weggelaufen? No. Nein. How many Christians would have run? Wie viele Christen wären weggerannt? A miracle! Ein Wunder. Oh, this is God! Das ist Gott. Of course it's God. Natürlich ist es Gott. And it means we got to run. Es bedeutet, dass wir laufen müssen. Lauf, lauf. In Acts 12, Peter did leave. In Apostelgeschichte 12 ist der Petrus gegangen. But it was the angel who escorted him. Aber der Engel hat ihn auch geleitet. And here in this situation, Paul's spirituality is in control of his common sense. Und hier ist Paulus Geistlichkeit unter der Kontrolle seines Hausverstandes. His common sense to, hey, let's get out of here. Sein Hausverstand zu sagen, hey, geh mal schnell weg. No, you stay here. Nein, bleib hier. It's not God's will. Das ist nicht Gottes Wille. God didn't do the earthquake so you could run away. Gott hat das Erdbeben nicht geschickt, damit du weglaufen kannst. They stayed. Sie blieben. He led the jailer to the Lord. Er hat den Kerkermeister zum Herrn geführt. And the jailer takes him home in the night. Und der Kerkermeister nimmt ihn nach Haus am Abend. This is amazing. Das ist unglaublich. And Paul leads his whole family to the Lord. Und Paulus führt seine ganze Familie zum Herrn. Now turn with me to Acts chapter 26, I think it is. Gehen wir zur Apostelgeschichte 27. And watch this one, and we'll start to wrap it up. Passiert. How about the couple who wants to get married? Oder denkt an das Ehepaar, das Paar, was heiraten will. Why do you want to get married? Warum wollt ihr heiraten? Well, we pray so nice together. Na, wir können so gut zusammen beten. Really? Wirklich? That's why you want to get married. Darum wollt ihr heiraten. We pray so nice. He just prays so nice. Wir beten so schön. Really? Wirklich. Oh yeah, he knows so many verses. Ja, betet so schön und kennt so viele Verse. I know a lot of verses. Ich kenne viele Verse. I can pray real nice. Ich könnte auch schön beten. I can take you to a nursing home and I can introduce you to a lot of people who pray real nice and know verses. Ich kann dich zu einem Altenheim bringen, wo viele Leute sind, die recht schön beten können und viele Verse kennen. Like interesting, people will choose a partner. Interessant, dass die Menschen einen Partner sich aussuchen. Detached from common sense. Losgelöst vom gesunden Hausverstand. Why do you want to marry this person? Warum willst du diese Person heiraten? Because God told me. Weil Gott mir das gesagt hat. Now I was counseling. Ich habe Seelsorge gegeben. A counselor. Einem Seelsorger. A counselor asked me to counsel him one time. Ein Seelsorger hat mich einmal gebeten, ihm Seelsorge zu geben. On one of my trips throughout Europe. Auf einer meiner Reisen durch Europa. My wife and I were in their home. Meine Frau und ich waren bei ihm zu Hause. And we're sitting with the counselor, the professional counselor. Und wir sitzen gemeinsam mit dem professionellen Seelsorger. Who counsels people every day. Der jeden Tag Menschen Seelsorge gibt. And he says, "Can you counsel us?" Und er sagt, kannst du uns Seelsorge geben? Sure. Klar. What's the problem? Worum geht's? We are not happily married. Wir sind nicht glücklich verheiratet. Okay. Okay. Why did you get married? Warum habt ihr geheiratet? Well, because God told me to marry her. Naja, Gott hat mir gesagt, ich soll sie heiraten. Did you like her? Hast du sie gemocht? No. Nein. Were you attracted to her? Hast du dich zu ihr hingezogen gefühlt? No. Nein. Why did you marry her? Warum hast du sie geheiratet? And this woman is sitting there. Und diese Frau sitzt dort. And this is how tragic this is. Und so tragisch ist das. He is not attracted to her. Er fühlt sich nicht zu ihr hingezogen. He says. Sagt er. And he's vocalizing it. Und spricht es aus. And she's just sitting there being crushed. Und sie sitzt dort und wird zermürbt. They have no relations. Sie haben keine Beziehungen. Das war schon vor Jahren. And but his point was, I said, why did you marry her? Aber worauf ich hinaus wollte, warum hast du sie geheiratet? Like, yeah, why did you marry me? Und sie fragt ihn auch, ja, warum hast du mich geheiratet? Because God told me to. Weil Gott mir das gesagt hat. And you begin to wonder if God really did. Und dann fragst du dich, ob Gott das wirklich getan hat. And I had serious doubts whether God actually told him. Und ich hatte wirklich so meine Zweifel, ob Gott ihm das wirklich gesagt hatte. But God is faithful, and if we make the mistake, God will work it out to the good. Aber Gott ist treu, und wenn wir einen Fehler machen, wirkt Gott das zum Guten. And they're an amazing couple. Und sie sind ein erstaunliches Paar. Everything has probably gotten better since now. Wahrscheinlich ist jetzt alles schon besser geworden. But here's the point. Aber worum es geht? Like, why would I want to marry someone and detach everything from God's natural laws? Warum möchte ich jemanden heiraten und dabei alles loslösen von Gottes Naturgesetzen? Now look at Acts chapter 27. Apostelgeschichte 27. Verse 24. Vers 24. This is Paul and they're on a ship. Hier spricht Paulus. Und sie befinden sich auf einem Schiff. The ship is blown off course 800 kilometers. Das Schiff ist 800 Kilometer vom Kurs weggeweht worden. It's like 2 weeks in the storm now. 2 Wochen schon befindet sie sich im Sturm. Everybody thinks they're gonna die. Alle glauben, dass sie sterben müssen. In verse 23, Paul says, in Vers 23 sagt Paulus, "For this very night an angel of God to whom I belong and whom I serve stood before me." Denn ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, stand in dieser Nacht bei mir. Saying, "Do not be afraid, Paul, you must stand before Caesar." Und sprach, "Fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser gestellt werden." And behold, God has granted you all those who are sailing with you. Und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren. Therefore keep your courage, men, for I believe God that it will turn out exactly as I was told. Deshalb seid guten Mutes, ihr Männer, denn ich vertraue Gott, dass es so sein wird, wie zu mir geredet worden ist. But aber we must run aground on a certain island. Wir müssen auf irgendeine Insel verschlagen werden. Notice the word must. müssen. Verse 27. Vers 27. When the 14th night came, as we were being driven about in the Adriatic Sea, about midnight the sailors began to surmise that they were approaching some land. Als aber die 14. Nacht gekommen war und wir im Adriatischen Meer umhertrieben, meinten gegen Mitternacht die Matrosen, dass sich ihnen Land näherte. Verse 29. Fearing that we might run aground somewhere on the rocks, they cast four anchors from the stern and wished for daybreak. 29. Und da sie fürchteten, wir möchten etwa auf felsige Stellen verschlagen werden, warfen sie vom Hinterschiff vier Anker aus und wünschten, dass es Tag würde. But as the sailors were trying to escape from the ship and had let down the ship's boat into the sea on the pretense of intending to lay out anchors from the bow. Als aber die Matrosen aus dem Schiff zu fliehen suchten und das Boot unter dem Vorwand, als wollten sie vom Vorderschiff Anker auswerfen, in das Meer hinabließen, Paul said to the centurion and to the soldiers, sprach Paulus zu dem Hauptmann und den Soldaten, don't worry about them. Macht euch keine Sorgen darüber. Nothing can happen to us. Nichts kann uns passieren. Because God told me that I must stand before Caesar. Weil Gott mir gesagt hat, dass ich vor den Kaiser muss. Don't worry about anything. Macht euch keine Sorgen. It's all under control. Alles ist unter Kontrolle. He doesn't say that. Sagt er nicht. He says the opposite. Er sagt das Gegenteil. Unless these men remain in the ship. Wenn diese nicht im Schiff bleiben, you yourselves cannot be saved. Könnt ihr nicht gerettet werden. Now God told him, I will save all the men with you. Gott sagte ihm, hatte ihm gesagt, ich werde alle Männer, die bei dir sind, retten. And Paul did not detach faith in the supernatural from practicality. Und Paulus hat nicht den Glauben an das Übernatürliche von der vom Praktischen getrennt. If these guys leave the ship, you're gonna die. Wenn diese Männer das Boot verlassen, werden wir sterben. I don't care what God said. Werdet ihr sterben, egal was Gott gesagt hat. God is telling me right now. Gott sagt mir jetzt. My promise is based on the fact that you listen to me. Meine Verheißung ist basiert auf der Tatsache, dass ihr mir zuhört. So listen to me. Also befolgt das. Paul says, you know what? God told me we're all going to make it. Paulus sagte, also Gott hat mir gesagt, wir werden es alle überleben. Get out of this boat and you're dead. Wenn ihr aus dem Boot rausgeht, seid ihr tot. Like, isn't that strange? Ist das nicht komisch? It almost sounds like a contradiction. Es klingt wie ein Widerspruch. But the two of them are working together. Aber die zwei wirken zusammen. Like two strands of a rope. Wie zwei Stränge eines Seiles. And we cannot separate practicality from spirituality. Wir können das Praktische vom Geistlichen nicht trennen. Could you imagine if Peter began to always try to walk on water? Stellt euch vor, der Petrus hätte jetzt versucht, immer auf dem Wasser zu gehen. And in Matthew chapter 15, und in Matthäus Kapitel 15 says the disciples got in the boat, steht, dass die Jünger ins Boot gestiegen were crossing the Sea of Galilee, und über das See Genezareth fuhren. But Peter walked across the sea. Aber Petrus ging über den See. And on the third day, Peter walked back across the sea. Und am dritten Tag ging Petrus zurück über den See. And as we look in the Gospels, we see Peter crossing the sea by foot at least 15 times. Wenn wir so in die Evangelien schauen, dann sehen wir, dass der Petrus 15 Mal mindestens über den See ging. It never happened again. Es ist nie noch einmal passiert. I wonder how many times Peter would have wished it could happen. Ich frage mich, wie oft der Petrus sich gedacht hat, ich wünschte, das könnte passieren. Man, I wish I could just run across this. Ich wünschte, ich könnte einfach rüberrennen. Lord, Herr, one more time? Noch einmal? Let's try it. Versuch mal. Here we go. Jetzt. Splash. Platsch. How come it doesn't work again? Warum geht es jetzt nicht? God doesn't want us to live like that. Gott möchte nicht, dass wir so leben. Common sense will always bring us to the threshold of the impossible. Gesunder Menschenverstand bringt uns immer zu der Schwelle des Unmöglichen. Of the miraculous. Zum Wunderbaren. But we can put God in one of two boxes. Aber wir können Gott in eine von zwei Schubladen stecken. The box of practicality. Die Schublade der Praktischkeit. Where we never believe him for a miracle. Wo wir ihm nie vertrauen, dass er ein Wunder machen kann. And the box of the miraculous. Und die Schublade der Wunder. Where we never believe that he will work through practical means. Wo wir nicht glauben, dass er je durch praktische Dinge wirken kann. Now, when my wife and I were looking for an apartment 2 years ago, wo meine Frau und ich vor 2 Jahren nach einer Wohnung gesucht haben, the first thing I knew, das Erste, was ich wusste, we got to do our homework through a realtor. Wir müssen uns vorbereiten durch einen Makler. We got to go through the newspapers. Wir müssen die Zeitung durchforschen. Check all the prices. Alle Preise vergleichen. Take a look at 25 different apartments. 25 verschiedene Wohnungen anschauen. Get the feel of what's out there. Und mal herausfühlen, was da so gibt. And then we'll watch God move. Und dann schauen wir, was Gott tut. That's exactly what happened. Und genauso ist es passiert. We couldn't find anything that we liked. Wir konnten nichts finden, was uns gefiel. And it was like after so many apartments. Und nach so vielen Wohnungen. I thought, wait, you know, we want the sunlight. Dachte ich, ach, wir wollen doch das Sonnenlicht. We want hardwood floors. Wir wollen Holzböden. We want a place that has parking at midnight. Wir wollen einen Platz, wo es nach Mitternacht noch Parkplätze gibt. A lot of parking. Viel Parkplatz. I want a place that's easy to get to the church from. Und einen Ort, von dem man leicht zur Gemeinde kommt. I want a place that I don't have to pay the realtor. Etwas, wo ich den Makler nicht zahlen muss, wenn möglich. Possible. Wenn möglich. We could save some money and etc. We couldn't find anything. Und so weiter. Wir konnten nichts finden. We looked. Wir schauten und schauten und schauten. But I said to the Lord. Aber ich sagte dem Herrn. All I want. Alles, was ich will. Is a story. Ist eine Geschichte. I just want a story. Ich will eine Geschichte. Everyone who visits this home, I want to tell them a story. Jeder, der zu mir nach Hause kommt, dem will ich eine Geschichte erzählen. And I got my story. Und ich habe die Geschichte bekommen. There we were sitting with the realtor. Da saßen wir mit dem Makler. In the best of the 25 apartments. In der besten der 25 Wohnungen. And not happy with it. Und nicht zufrieden damit. I said to my wife, you know what? Our time is short. I can live here. Ich sagte meiner Frau, schau, die Zeit, unsere Zeit ist eh kurz. Ich kann hier leben. There's no sun. Keine Sonne. The bedroom shakes when the train goes by. Ich kann nicht hier leben. Das Schlafzimmer vibriert, wenn der Zug vorbeifährt. We can get used to it. We can. Wir können uns dran gewöhnen. I can be content. Ich kann zufrieden sein. So we were thinking about it and thinking about it. So haben wir drüber nachgedacht. And then Otmar threw us a newspaper. Und dann gab uns Otmar eine Zeitung. He said, "I just got this morning." Er sagt, das habe ich gerade heute in der Früh bekommen. Schau es dir mal an. So Mary opens it and there's this apartment. Mary schaut und da ist seine Wohnung. It's not far from this one. It's cheaper than this one. Nicht weit von dieser und billiger als diese. And it's private. Und zurückgezogen. But it's Sunday morning. Aber es ist privat. It's privat. Yeah. Es war Sonntagmorgen. But it's and who, I said, just call. Maybe there's somebody there. Und ich sagte, ruf einfach an. Vielleicht ist da jemand. So she calls, and the realtor is there on a Sunday morning. Sie ruft an und der Makler ist dort am Sonntagmorgen. In the apartment. In der Wohnung. The owner is there. Der Besitzer ist dort. Right, but he was a Makler. Aber er war auch Makler. But he was the owner. Aber er war der Besitzer. Right, the owner was there. Der Besitzer war da. In the apartment. In der Wohnung. Who happened to be a realtor. Er war zufällig auch Makler. So we call. So rufen wir an. He says, "Yeah, this is the first day it's on the market. Why don't you come right over?" Er sagt, ja, es ist der erste Tag, wo es auf dem Markt ist. Kommt und schaut es euch an. There's people coming in a little while. In einer kurzen Zeit kommen Menschen. So we are the first ones there. Also wir sind die ersten dort. We walk in. Wir gehen rein. Sun. Sonne. Hardwood floors. Holzböden. Everything we wanted. Alles, was wir wollten. Parking everywhere. Überall Parkplätze. No down payment or whatever. No paying the realtor because he's the owner. Keine Kaution, keine Provision, weil der selbst der Makler ist. My wife and I and Otmar just kind of walked around. Meine Frau und ich und Otmar sind da herumgegangen. Otmar said, "I think this is it." Otmar sagt, ich glaube, das ist sie. I said, "I think this is it." Ich sagte auch, ich glaube, das ist sie. And the price was so low. Und der Preis war günstig. I said to him, "What's the catch here?" Ich sagte, wo liegt der Haken? The Hake. Where's the Hake? What's the Hake? The Haken. Good. Was ist die Hake? Wo ist die Hake? Just translate. Okay, translate. What's the problem? Where's the catch? Wo liegt der Haken? Yeah, wo liegt die Hake? Right? Okay. And he says to me. Und er sagt mir. I said, I have seen 25 apartments. Ich habe 25 Wohnungen angeschaut. This is the nicest one. It's the cheapest one. Das ist die schönste und die günstigste. He says, "Yeah, I'm giving this thing away." Er sagt, ja, ich gebe die weg. I gotta sell it in 3 weeks. Ich muss die in 3 Wochen verkaufen. Don't play games with me. Mach kein Spiel mit mir. If you want it, if you're serious. Wenn Sie die wollen, wenn es Ihnen ernst ist, then be serious. Dann seien Sie, nehmen Sie es ernst. I was. I said, we'll take it. Es war mir ernst. Ich habe gesagt, wir nehmen sie. Einfach so. The next morning we met with him. In der Früh am nächsten Morgen haben wir uns mit ihm getroffen. The two principles came together. Aber die zwei Prinzipien trafen sich. Lot of practicality. Sehr viel praktisches Denken. Lot of common sense. Sehr viel Hausverstand. With the expectation of a miracle. Mit der Erwartung eines Wunders. In the midst of all of this. In der Mitte von all dem. And when you separate the two. Wenn du die zwei voneinander trennst. You really grieve God. Dann betrübst du wirklich Gott. Because God is the author of practicality. Weil Gott der Erfinder des praktischen Denkens ist. When you get up in the morning, what do? Wenn du in der Früh aufstehst, was machst du? What's the first thing you put your hands on the floor? Don't you? Zuerst tust du die Hände auf den Boden, and then you stand on your hands and you walk to the bathroom. Und dann machst du einen Handstand und gehst zum Badezimmer. Like what you walk backwards to the bathroom? Oder du gehst rückwärts zum Badezimmer? And then you face the toilet bowl backwards. Und dann gehst du falsch rum zur. Because you're a spiritual person. Zum Spülkasten, weil du eine geistliche Person bist. You brush your teeth with the other side of the brush. Und du putzt deine Zähne mit der falschen Seite der Zahnbürste. Because you're spiritual. Weil du geistlich bist. Because spirituality to you doesn't include anything practical. Weil für dich Geistlichkeit überhaupt nichts Praktisches beinhaltet. But it's interesting, we will do a thousand practical things. Aber es ist interessant, wir machen tausend praktische Dinge. Get in the car, start the car. Wir steigen ins Auto. We drive the car. Fahren das Auto. One after another, practical, practical, practical. Ein praktisches Ding nach dem anderen. And then boy meets girl. Und dann trifft ein Bursche auf ein Mädchen. For the biggest decision of their life. Bei der größten Entscheidung ihres Lebens. Why do you want to marry her? Warum willst du sie heiraten? God told me. Gott hat mir das gesagt. You don't like the way she looks? Du magst nicht, wie sie ausschaut? I didn't notice. Ist mir gar nicht aufgefallen. Do you talk together? Sprecht, unterhaltet ihr euch? Do you like the same things? Mögt ihr die gleichen Sachen? Oh. Is that important? Ist das wichtig? Like why people live like this? Die Menschen leben so. They don't go to the doctor. Sie gehen nicht zum Arzt. As though the doctor is unspiritual. Als wäre der Arzt ungeistlich. As though God won't work through a doctor. Als könnte Gott nicht durch einen Arzt handeln. When the apostle Paul had bad eyes. Wo der Apostel Paulus schon Augenprobleme hatte. In Acts 23:5 he couldn't even recognize the high priest. In Apostelgeschichte 23:5 konnte er den hohen Priester nicht erkennen. He's standing before the council. Er steht vor dem Hohen Rat. And someone says. Und einer sagt. Slap him on the face. Schlagt ihn ins Gesicht. And he says, "You hypocrite! How can you tell me to slap across the face when it's against the law?" Er sagt, du Heuchler, wie kannst du sagen, dass man mich schlagen soll ins Gesicht, wo es doch gegen das Gesetz ist? And they said. Und die sagten alle. You speak like that to the high priest? So sprichst du mit dem hohen Priester? What? I didn't know he was a high priest. Oh, ich wusste nicht, dass das der hohe Priester war. Why? He was blind. Warum? Er war schon blind. He couldn't see. Er konnte nicht mehr sehen. He could not even see it was the high priest. Er hatte nicht sehen können, dass es der hohe Priester war. He took Luke with him. Er nahm Lukas mit sich. Luke was a doctor. Lukas war ein Arzt. He wasn't there just to write, he was a doctor. Der war nicht nur da, um zu schreiben, sondern Paul, er war ein Arzt. Paul was practical. Paulus war praktisch. Timothy had stomach problems. Timotheus hatte Magenprobleme. And he said, take a little wine for your stomach. Und er sagt, nimm ein wenig Wein für deinen Bauch. And while we're on the subject. Und während wir schon bei der Sache sind. If Timothy was a wine drinker, wenn Timotheus ein Weinsäufer war, Paul would have never said, "Take a little wine for your stomach." Hätte Paulus nie gesagt, nimm ein bisschen Wein für deinen Magen. So for all you Austrian wine drinkers, also für alle euch, an euch alle österreichische Weinsäufer, who think you're so spiritual because you're like Jesus who drank wine, die glauben, dass ihr so geistlich seid, weil ihr wie Jesus seid, der Wein trank. Timothy didn't drink any wine. Timotheus trank keinen Wein. And probably because Paul didn't either. Und wahrscheinlich, weil Paulus auch nicht Wein trank. Probably. Ich sagte wahrscheinlich. Stone him! Stone him! Steinig ihn! I just had to throw that in. Okay. Ich musste das loswerden. So, let's pray. Lass uns beten. And thank the Lord. Father in heaven. Danken. Vater im Himmel. Thank you tonight. Danke heute Abend, that we have such an interesting life. Dass wir so ein interessantes Leben haben. living by your natural laws that you created. Dass wir nach deinen Naturgesetzen leben können, die du geschaffen hast. And expecting miracles every day. Und jeden Tag Wunder erwarten können. From you. Von dir. But living by both of these. Und dass wir nach beiden Prinzipien leben können. And not putting you in a box. Und dich nicht in eine Schublade stecken. But believing you. Sondern dir glauben. In both ways. Auf beide Arten. Father, thank you for our life in Christ. Vater, danke für unser Leben in Christus. We thank you in Jesus' name. Wir danken dir in Jesu Namen. Amen. Amen.